Wiesen, Hurensohn nämlich, fickt euch einfach alle, ihr Bastard, nämlich. Jeder, der mich zurückgelassen hat, Alter, den werde ich suchen und aufschlitzen. Die verdammte Familie werde ich ausrotten und ausräuchern, weil ich meinen Hass über Generationen über euch verbreitert. Ich werde immer... Bitte das Bild von mir rausnehmen, sonst gibt's richtig Ärger. Bitte das Bild von mir rausnehmen, sonst gibt's richtig Ärger. Bitte das Bild von mir rausnehmen, sonst gibt's richtig Ärger. Buck, hast du dein Fahrrad hier abgeholt? Nein, habe ich nicht. Ja, die Ansagen, Alter, macht Ansagen, macht euch gerade, Alter, wo ihr Ansagen macht, Alter. Ich hab die Schnauze voll von jedem Hurensohn von euch, Alter. Wenn ihr mir eine Ansage macht, Alter, macht euch gerade, kommt jetzt her, Alter, und verdient euch die Ansagen, Alter. Ich hau euch alle ins Bett. Wir reden ja nie über die Dinge, die dir zugefügt wurden, sondern um die du ausgeübt hast.